Wieder verging eine Weile, während Fuchur aufmerksam lauschte. »Es scheint nicht gewiss, ob Sie das gelten lassen. Jetzt sprechen Sie von deiner Wunde. Sie wollen wissen, wie es dazu kam.« »Wir hatten beide recht und haben uns beide geirrt, aber jetzt hat Bastian Aurin freiwillig abgelegt.« Fuchur horchte und nickte dann. »Ja, jetzt lassen Sie es gelten. Dieser Ort ist Aurin. Wir sind willkommen, sagen Sie.« Atreo schaute zu der riesigen Goldkuppel auf. »Jeder von uns hat es um den Hals getragen, sogar du, Fuchur, für eine kleine Weile.« Der Glücksdrache machte ihm ein Zeichen, still zu sein, und horchte wieder auf den Gesang der Wasser. Dann übersetzte er. »Aurin ist die Tür, die Bastian suchte. Er hat sie von Anfang an mit sich getragen. Aber nichts aus Phantasien, sagen sie, wird von den Schlangen über die Schwelle gelassen. Darum muss Bastian alles hergeben, was ihm die kindliche Kaiserin geschenkt hat. Sonst kann er nicht vom Wasser des Lebens trinken.« »Aber wir sind doch in ihrem Zeichen«, rief Atrio. »Ist sie selbst denn nicht hier?« »Sie sagen, hier endet Mondenkinds Macht. Und sie als Einzige kann diesen Ort niemals betreten. Sie kann nicht ins Innere des Glanzes, weil sie sich selbst nicht ablegen kann.«